sinkt der Abend nieder über meinen Tag. In die Hast der vollen Stunden fällt ein Glockenschlag, der die schnelle Zeit will schmieden, Herr, an deine Zeit, dass sie aller Last enthoben wird zur lass ich Lärm und Hasten fallen in die Nacht. Warte, ob von ihren Ufern Ruhe wird gebracht. Doch die Sorgen überfluten noch der stille Boot, und auf ihren Wogen drohen Einsamkeit und Not. Meinen Händen, was mich zwingt und hält, dass in meine müde Seele deine Tröstung fällt. Lass mich auch das Schöne sehen, dass der Tag Schenke